Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat viele Wunder, über Tausende. Und wir werden inshallah ta'ala einige hier davon aufzählen in unserer Unterrichtsreihe, in unserer Vortragsreihe über die Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Geschichte ist auch eine sehr interessante, entzückende Geschichte, subhanallah. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages, er saß mit den Sahaba und er wollte dann rausgehen, um auf die Toilette zu gehen sozusagen. Und damals gab es keine Toiletten, man ist dann rausgegangen, bis man keinen gesehen hat, auf dem Feld oder Verstecken irgendwo und dort seinen Notdurft zu entrichten. Und als er das machen wollte, kam vom Weiten ein Kamel angerannt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Kamel weinte, man hat die Tränen gesehen und es schluchzte wie ein kleines Kind. Und als es zum Propheten kam, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es umarmt. Barmherzigkeit, Allahu Akbar, selbst zu den Tieren, Subhanal Malik. Und wir sahen, der Erzähler sagt, wir sahen, wie das Kamel dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas ins Ohr sagte. Subhanal Malik. Das Kamel redet? Ja, das Kamel hat geredet. Subhanal Malik. Wenn Suleiman a.s. mit den Tieren reden konnte, so konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mit den Tieren reden. Subhanal Malik. Daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen zurückgekehrt und er sagte, wem gehört dieses Kamel? Und einer von den Ansar sagte, mir, ja Rasulullah. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieses Kamel hat sich gerade bei mir beschwert, dass du ihn verhungern lässt und dass du es zu viel beanspruchst. Er sagte dann, fürchtest du nicht Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf das Kamel? Lass es nicht verhungern, beanspruch es nicht zu viel. Daraufhin sagte der, dem es gehört, sagt, danach habe ich es nie wieder beansprucht und nie wieder verhungern lassen. Ich habe es weiden lassen, wie es möchte. Subhanallah. Ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Kamel, das kommt und redet mit dem Gesandten Allahs. Ja, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat auch ein Ohr für Tiere gehabt. Und es hat das Kamel nicht einfach nur angehört, es hat es umarmt, beruhigt. Subhanal Malik. Sallallahu alaihi wasallam. Barmherzigkeit für die Menschen, für die Tiere, für die Bäume, für alles. Subhanallah. Er wurde als Barmherzigkeit für diese Welten gesandt. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Er beschwert sich beim Propheten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam klärt diese Sache. Was für ein Wunder. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ein schönes Wunder, meine lieben Geschwister. Ein Wunder, das wir kennen sollten. Subhanallah. Und inshallah ta'ala werden wir noch viele weitere Wunder gemeinsam durchnehmen. Und damit du keine verpasst, lass ein Abo da, abonniere das, aktiviere am besten direkt die Glocke, damit du gleich Bescheid bekommst, wenn ein neues Wunder online ist. Barakallahu fikum. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.